Let's pray. Lass uns beten. Holy Spirit. Heiliger Geist. I pray that you would keep this message simple today. Ich bitte dich darum, dass diese Botschaft ganz einfach ist. Understandable. Sehr gut zu verstehen. And about you, Jesus. Und dass es ganz und gar um dich geht. Amen. Darum bitte dich in Jesu Namen. Amen. We've been talking about discipleship lately. Wir haben in letzter Zeit über Jüngerschaft gesprochen. A couple weeks, Nate was talking about a call to character development. Vor ein paar Wochen hat Nathan gesprochen über eine Berufung zur Charakterentwicklung. And the famous last words. Und die berühmten letzten Worte. And how to be a disciple who makes disciples. Wie man zu einem Jünger wird, der Jünger macht. And that really, really went well with me. Really spoke to me. Und das hat mich wirklich, wirklich angesprochen. And started me thinking about what I'd like to share today. Und so habe ich angefangen zu denken über das, was ich heute euch mitteilen möchte. Pastor Rob has been speaking about discipleship. Pastor Rob hat über Jüngerschaft gesprochen. And about how being a disciple means to be like Jesus. Und wie das heißt, ein Jünger zu sein, auch bedeutet praktisch so wie Jesus zu sein. But to know how to be like Jesus, we need to know how Jesus was. Aber um zu wissen, wie Jesus war, müssen wir das wirklich irgendwo kennenlernen oder studieren. If we want to become like him. Wenn wir so sein wollen wie er. And I'm so happy, as I'm sure you are, that we are in a church which has Jesus as the center focus. Ich bin so glücklich darüber, und ich denke ihr auch, dass wir in einer Gemeinde sind, die Jesus einfach im Mittelpunkt hat. The last few messages have just been screaming Jesus. Die letzten Botschaften, die haben einfach so förmlich geschrien, Jesus, Jesus. And all too often in this Christian world, we get too caught up on doctrines. Und es geht ganz so oft in dieser Welt, passiert das, dass wir uns irgendwie so nur festmachen an irgendwelchen speziellen Lehren. Or on topics. Und an irgendwelchen Themen. It's like we accept Jesus when we become Christians. Es passiert so, wir nehmen Jesus an in dem Moment, wenn wir Christen werden. But then we graduate to doctrines. Und dann geht es aber irgendwie so weiter und wir denken, aha, wir haben es jetzt erreicht. Jetzt geht es nur um die Lehre. And we lose track of Jesus. Und wir verlieren irgendwie Jesus aus dem Blick. Who is the center of it all. Der ja der Mittelpunkt von allem ist. And that's discipleship, becoming like Jesus. Und das ist Jüngerschaft, so zu werden wie Jesus. And everything we do as disciples is to bring glory to Jesus, right? Und alles, was wir tun als Jünger, ist doch das, Herrlichkeit Jesus zu bringen. A good test of any ministry or of any church. Eine gute Prüfung eines Dienstes oder einer Gemeinde ist die. Is how well it brings glory to Jesus. Wie gut bringt sie Jesus Herrlichkeit? So I'd like to talk today about maintaining a life of discipleship. Ich möchte heute darüber sprechen, wie man sich sein Leben der Jüngerschaft erhalten kann. And two principles which really helped me in my walk with the Lord till now. Da gibt es zwei Prinzipien, die mir sehr geholfen haben in meinem Wandel mit dem Herrn soweit. The first one is dependency. Das erste ist einfach diese Abhängigkeit. You know, in the recent years, dependency has got really a bad reputation, right? In den letzten Jahren hat einfach diese Abhängigkeit einfach einen schlechten Ruf bekommen. Why? Because it's seen as weakness. Warum? Es scheint so wie eine Schwäche. Codependency, which is not good. Naja, diese gegenseitige Abhängigkeit, die Codependenz, die ist nicht gut. This world judges us by the following. Und die Welt, die richtet uns eigentlich nach Folgendem. If we need someone else to be dependent on, or we need something else to be dependent on. Wenn wir jemand anders brauchen, von dem wir abhängig sind, oder etwas anderes brauchen, von dem wir abhängig sind. If we are not independent. Wenn wir nicht unabhängig sind. Then we're not strong enough to make it. Dann sind wir eigentlich nicht stark genug, dass wir es selbst schaffen. And dependence on the Lord, it's really a necessity for maintaining a life of discipleship. Aber diese Abhängigkeit vom Herrn ist wirklich notwendig, um uns unsere Jüngerschaft zu erhalten. Why? Warum? Let's look at the first verse, please. Schauen wir uns den ersten Vers einmal an. Matthew 7, 13 and 14. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and the gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only few ever find it. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit, und ihre Tür steht für viele weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng, und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. The road of discipleship is a narrow road. Diese Bahn der Jüngerschaft ist ein enger Weg. And it's difficult. Und schwer. And it brings challenges. Mit Herausforderungen gespickt. Why? Because we are called to a life of purpose. Weil wir ja berufen sind zu einem Leben, was einfach einen Sinn hat, einen Zweck. We are called to make a difference. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. And that's a challenge, right? Das ist eine Herausforderung. It takes energy and time and passion and resources. Es braucht Energie, Zeit, Leidenschaft und Ressourcen. It would be much easier just to sit back and go with the flow. Es wäre sehr viel leichter, einfach sich zurückzulegen, zu lehnen und einfach mit dem Strom zu schwimmen. And a lot of times you see Christians burning out. Und oftmals kann man sehen, wie Christen förmlich ausbrennen. Or becoming lukewarm. Und nur so lauwarm sind. Or God forbid forsaking their faith. Oder Gott möge das verbieten, dass sie ganz gar ihren Glauben verlassen. Because of these many challenges, because of the narrow road. Wegen dieser vielen Herausforderungen, wegen diesem engen Weg, die sie da gehen wollen. And being a disciple in this world means it means going against the grain. Ein Jünger des Herrn zu sein bedeutet auch, dass man so gegen den Strom schwimmt. It's like swimming upstream. Das wäre so, wenn man gegen den Strom hinaufschwimmt. Wouldn't it be much easier just to turn off our brain and flow with the many people, flow with the current? Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir einfach da hören abschalten und einfach mit dem Strom schwimmen? In the opposite direction. Genau, in die andere Richtung. Wäre es nicht einfacher? Just think about one of the many commandments that God gives us to men. Denk mal an die vielen Gebote, die Gott uns gibt, die er an uns Menschen richtet. Ephesians 5 tells us, husbands, love your wives as Christ loved the church. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. When I first heard that, I was like, what? Als ich das zuerst gehört habe, ich dachte, wie bitte? Love my wife, love Isabella like Christ loved the church? Isabella so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? This is a joke, how? Wie geht das? Das ist ein Witz. How am I supposed to do that? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das wirklich machen? Jesus died for the sins of the world. Jesus starb für die Sünden der Welt. He bore all the shame and pain and curse upon his body for us. Er hat all die Schande, den Fluch und die Scham, er hat sie an seinem Leib getragen. You know, my box of chocolates, flowers and my valiant effort for a weekend massage doesn't really compare. Wenn ich da irgendwie ein paar Blumen bringe oder vielleicht irgendwie ein bisschen Schokolade oder sie mal massiere, das ist doch kein Vergleich. My only chance to love Isabella with the love of the Lord is to let it flow through me. Die einzige Möglichkeit, dass ich sie lieben kann, praktisch mit der Liebe des Herrn, ist, dass diese Liebe nämlich wirklich durch mich fließt. And our only chance on this narrow road is to depend on the Lord. Und die einzige Möglichkeit auf diesem Weg ist, dass wir einfach uns vom Herrn abhängig machen in diesem engen Weg. In the same way Jesus did. In der gleichen Weise, wie das Jesus tat. Let's take a look at how Jesus sent out the first disciples in Luke 10. Schauen wir uns das mal an, wie Jesus die ersten Jünger in Lukas 10 ausgesandt hat. Go ahead, Axel. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung: Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist. Und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja auch nicht einmal ein zweites Paar Sandalen. The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to the towns and places that he planned to visit. These were his instructions to them. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord, who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into the fields. Now go and remember that I am sending you out as lambs among wolves. We all know what wolves do to lambs, right? Wir wissen, dass die Wölfe die Lämmer reißen. Does that sound like an easy path? Klingt das wie ein leichter Weg? Don't take any money with you. Not even a traveler's bag, not even an extra pair of sandals. Auch kein Geld, nicht mal irgendwie Gepäck und nicht mal ein extra Paar Sandalen oder Schuhe. You know, when we go to Liberia, we have like a huge packing list. Wenn wir nach Liberia fahren, dann gibt's eine große Packliste. We have like GPS. Das GPS wird eingepackt. Water purification tablets. Tabletten, damit das Wasser gereinigt wird. Emergency money, go bags. You know. An Geld, tools. Notgeld, irgendwelche Werkzeuge. These disciples went out with nothing. Die sind rausgegangen mit nichts. They had nothing in their hands. Nichts in der Hand. They were expected to go find something to eat, a place to live. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie etwas zu essen selbst finden, auch einen Ort, wo sie dann schlafen können. They were expected to believe and pray for miracles. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie einfach glauben und dass sie beten, dass sie Wunder empfangen. Can you imagine being tasked with that? Kannst du dir vorstellen, dass du vor eine solche Aufgabe gestellt wirst und so geprüft wirst? They were forced to have a heart posture of dependence towards God. Sie sind regelrecht gezwungen worden, diese Einstellung von dem Herrn zu nehmen im Herzen, dass sie sich ganz und gar von ihm abhängig machten. When Jesus was 12, he was all about his father's business. Als Jesus 12 war, da ging es ihm nur um die Angelegenheiten des Vaters. Even as a boy, he depended on God. He knew it, even as a boy. Selbst als ein kleiner Junge, er hat sich voll und ganz abhängig gemacht vom Vater. Er hat das sehr gut gewusst. And when he was older, as a miracle worker, he did everything in dependence on the Lord. Und später, als er älter war und all die Wunder wirkte, er hat all dies getan in einer Abhängigkeit von Gott. Let's look at what he says. Schau mal, was er sagt. Jesus says, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son does also. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Dependent on his Father. Völlig abhängig von dem Vater. Next verse, please. This is Jesus speaking. I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Doch ich tue nichts, ohne den Vater zu fragen, sondern ich richte, wie er mir rät. Und mein Urteil ist vollkommen gerecht, weil es nicht meinem, sondern dem Willen des Vaters entspricht, der mich gesandt hat. Ich richte nicht aus mir selbst heraus. Again, dependent on his father. Wieder diese Abhängigkeit vom Vater. So Jesus told them, my message is not my own. It comes from God who sent me. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, nicht meine eigene Botschaft, sondern die Gedanken, die Botschaft Gottes, der mich gesandt hat. Again, dependent on his father. Wieder ist er da in einer völligen Abhängigkeit vom Vater. The point is that if the Son of God needed to be dependent on his father, der Punkt ist der, wenn der Sohn Gottes abhängig sein musste vom Vater, then so do we. Dann sind wir doch ganz und gar abhängig. And that is discipleship, learning to be like Jesus. Und genau das ist Jüngerschaft, nämlich zu lernen, wie Jesus zu sein. And what did Jesus do? Und was hat Jesus gesagt? He depended on his father. Er hat gesagt, er war völlig abhängig vom Vater. We need to learn how to depend on him in every situation. Wir müssen es lernen, von ihm ganz und gar abhängig zu sein in jeder Situation. My wife and I recently had to really depend on the Lord for many different areas of our life. Meine Frau und ich, wir hatten letzte Zeit wirklich Gelegenheit, in jedem Bereich unseres Lebens vom Herrn abhängig zu sein. In December 2012 we decided to build a house. Im Dezember 2012 entschieden wir uns, ein Haus zu bauen. And the reason we wanted to build a house was to make room for our second child. Und der Grund, warum wir dieses Haus bauen wollten, war, dass wir einfach Raum haben wollten für unser zweites Kind. So I began to organize that the house would be built. Und so habe ich angefangen, das zu organisieren, dass das Haus gebaut werden konnte. And it should have been finished in September of 2013. Und es hätte im September 2013 dann errichtet sein sollen. So we planned the baby for October 2013. Also haben das Baby geplant für den Oktober 2013. I'm a very organized guy. Ich bin da sehr organisiert. So, thank the Lord, she got pregnant. Gott sei Dank, sie wurde auch schwanger. And we were really excited. Und wir waren so begeistert darüber und ganz gespannt. But around the second or third doctor's checkup, we got some bad news. Bei dem zweiten, dritten Überprüfung beim Arzt, da gab es schlechte Nachrichten. We heard that she had a problem with her kidney. Wir haben da gehört, dass sie irgendwie Probleme hatte mit ihren Nieren. And she had an enlarged kidney. Sie hat eine erweiterte Niere. Vergrößert. Eine vergrößerte, ja. And unfortunately, we started reading around on the internet what this could lead to. Und unglücklicherweise haben wir dann im Internet irgendwie recherchiert und nachgelesen, wozu das führen könnte. Which there's a list of some really horrible things. Und das ist eine ganze Liste von sehr schrecklichen Dingen. And I felt my heart sink. Und mein Herz ist mir so einfach herabgesunken, abgefallen. I started to get really worried. Und ich habe mir dann wirklich, wirklich Sorgen gemacht. And I knew Isabella did too. Und ich habe auch erkannt, dass es bei der Isabella auch so war. And you know, we're Christians a while, so we trust in God. Und wir sind schon eine ganze Zeit Christen, also wir vertrauen doch auf Gott. We spoke about it and we said, all right, we trust God for the situation. We spoke out positivity. Wir haben positive Dinge ausgesprochen. Wir haben ein positives Bekenntnis abgelegt. Wir werden dafür Gott vertrauen. I said, let's not even talk about it. Let's just not even admit that to the atmosphere. Let's just believe God is in control and she's going to be okay. Lass uns das nicht einmal überhaupt aussprechen in der Atmosphäre. Lass uns glauben, dass Gott einfach die Kontrolle darüber hat. But sometimes you could see the worrying start to come out. Und manchmal konnte man sehen, wie dann die Sorgen irgendwie doch hervorkamen. I remember once we got in a small argument about it. Und wir hatten dann manchmal so ein kleines, so eine kleine Diskussion darüber. Because she expressed a little bit of worry to me, and I said, "No, you know, we don't need to worry about it. God's in control." Und weil sie so ein bisschen eine Sorge ausdrückte mir gegenüber, und ich sagte, "Nein, nein, mach das nicht. Gott hat die Kontrolle." You know, I was trying to be strong, but on the inside, it was tearing me up. Ich versuchte stark zu sein, aber innen drin hat es mich förmlich zerrissen. So it's human nature to worry, you know. Das ist einfach die menschliche Natur, sich auch Sorgen zu machen. So I started to distract myself with what I could do. Und so habe ich versucht, mich dann abzulenken mit dem, was ich dann vielleicht tun könnte. The doctor said that the baby would need immediately after birth would need to be checked with an X-ray. Der Arzt sagte, wenn das Kind dann geboren wäre, müsste sofort überprüft werden, es müsste geröntgt werden. We need to go to a special hospital. Dazu braucht es ein spezielles Spital. So I started planning the route to the hospital. Und so habe ich dann alles geplant praktisch mit dem Spital. Timing, how long it took me to get there. Wie lange es brauchen würde, dann von der Geburtsstation irgendwie zum Spital zu kommen. I knew exactly how much it cost to pay my parking ticket. I knew exactly where to park. Ich habe es alles organisiert, in jedes Detail praktisch, mein Parkticket und so weiter, wo ich mich dann hinstellen würde. Und Izzy had her bag ready, which I checked regularly to make sure she didn't take anything out. Sie hat dann ihre Sachen vorbereitet. Ich habe es immer geprüft, dass sie nichts rausnimmt. I wanted it to be perfect. Ich wollte es einfach perfekt machen. So it came time. Und dann kam es zu der Zeit. And Izzy said, Rob, let's go. Rob, los. I said, all right, let's go. Okay, auf geht's. And we got to the hospital and we went in and they checked her and they said, no, it's not time yet. Wir fahren zum Spital, wir waren dann dort und sie haben sie geprüft oder untersucht vielmehr und sie haben gesagt, nein, es ist noch nicht so weit. False alarm. Falscher Alarm. So then about 3 days later, round two. Let's go. Ein paar Tage später, so gegen zwei, auf geht's jetzt. Got to the hospital again, everything perfect, but not time yet. Wir sind ins Spital gefahren, alles war perfekt, aber es war noch nicht die Zeit. And finally, she told me, Rob, it's time to go again, the third time. Na, beim dritten Mal sagte mir schließlich, Rob, wir müssen jetzt gehen, nochmal, komm. I said, baby, just wait a minute. Schatzi, warte einen Moment. I've been there twice already. The doctor said it usually takes 45 minutes till it really gets going. Let's just wait a half an hour and see if it progresses. Wir waren schon ein paar Mal jetzt da und der Arzt hat gesagt, es braucht 45 Minuten, bis es wirklich dann losgeht. Warten wir mal so eine halbe Stunde und dann haben wir immer noch eine Viertelstunde und dann auf geht's. She said, okay. But about 5 minutes later, na, 5 Minuten später, I knew it was time. Ich habe gewusst, jetzt ist es wirklich an der Zeit. I called my mother-in-law, I said, come watch Samuel, we gotta go. Ich habe meiner Schwiegermutter angerufen und gesagt, pass auf, nimm den Samuel und wir müssen los. So I was driving really fast. Ich bin dann wirklich da voll hingerast. So fast that I passed a police control. Ich bin an der Polizeikontrolle vorbeigefahren, only in hoher Geschwindigkeit. Only saw them as I was going by. Ich habe es nur gesehen, während ich da so vorbeiraste. And I saw him behind me waving me down. Und ich habe schon gesehen, wie sie dann hinterher kamen und mich dann anhalten wollten. I said, Schatz, forget it, I'll deal with it later. She said, no, stop. Sag, ich kümmere mich später drum, bitte warte. Reverse, driving back. Ich habe einen Rückwärtsgang eingelegt, bin zurückgefahren. I looked at the officer, Izzy was being very dramatic to make him believe, you know. Izzy hat das dann sehr dramatisch gemacht, damit er es auch versteht. I think, but maybe it was, I don't know, maybe it was really pain. I'm sure it was. Vielleicht war es wirklich ihr Schmerz. Und ich denke, dass es wirklich ihre Schmerzen, ihre Wehen schon waren. And I said, officer, look, I'm going or you can chase me. Take your pick. Also entweder fahre ich jetzt oder du kannst mich jagen. Du kannst es selber aussuchen. He said, drive slow. Er hat gesagt, fahren Sie, aber fahren Sie langsam. So about 3-4 minutes down the road, we're going around one corner and Isabella says, stop, I'm going to have the baby here in the car. 3 Minuten später sagte Izzy, ich werde das Kind hier im Auto bekommen. I'm like, no way. Nee, das machst du nicht. We'll make it. Wir schaffen das, wir schaffen das. Go around the corner. Fahr um die Kurve. Next corner. Stop. Nicht nächste Kurve. Stop, halt doch bitte an. Schatzi, we'll make it. Wir werden das schaffen. Next corner, I feel a hand on my chest. Nächste Kurve, eine Hand auf meiner Brust. Stop the car. Bitte halt jetzt an. Stop the car. Halt sofort an. She's like, I'm like, what do you want me to do? She's like, call the Krankentransport. Was machen wir? Ruf den Krankenwagen an. I'm like, okay. I grab it. I'm like, where's the number? She says, it's on the Mutter-Kind-Pass. Wo ist die Nummer? Die Mutter auf dem Mutter-Kind-Pass. Totally didn't expect this. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. I don't know if you ever saw the back of the Mutter-Kind-Pass, but there's like 35 numbers on there. Hinten auf dem Mutter-Kind-Pass sind 35 Nummern drauf. I'm like, which one? She's like, anyone. Welche, egal, ruf irgendeine an. So I dial the number. I'm like, it's a lady. Ich habe eine Nummer angerufen. I'm like, please, my wife's about to have a baby in the car. Send an ambulance. Bitte, bitte, eine Ambulanz schicken. Meine Frau bekommt ein Kind mit einem Auto. She's like, no, you're wrong. You dialed two, you need 144. Das ist die falsche, du musst 122 wählen. I was like, can you just transfer me? Kannst du das nicht irgendwie verbinden, bitte? She's like, I'm not your receptionist. Ich bin nicht hier dein Empfang. She's like, dial the number. So I hang up, I dial the right number. Ich hab's aufgehängt, hab die richtige Nummer gewählt. And the first thing he says is, where are you? Erste Frage war, wo bist du? I look up Valentingasse. Valentingasse, sagte ich nur. I took a picture later for you. Ich hab dann später ein Bild davon gemacht. And then I said, my wife's about to have a baby in the car. Meine Frau, die bekommt ein Baby mitten im Auto. He said, don't do anything. Mach bitte gar nichts. Don't do anything. It's dangerous. At this point, I'm thinking, oh my God, the kidney. What if it's an unhygienic birth? Maybe something will be wrong. Maybe you won't get in time for the check. I'm about to have a stinking heart attack. Sie haben nur gesagt, bitte, das ist gefährlich. Mach gar nichts. Und ich habe gedacht, Mann, da die verkrustete Niere und dann die Hygiene und all die Dinge. Oh, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. And I hear Isabella screaming, so I put down the phone and I see the head. Isabella schreit, fragt, ich nehme das Telefon runter und ich sehe den Kopf. I'm like, oh my God. I grab the head, I'm like, all right, 1, 2, 3, push. 1, 2, 3 und drücken. The head comes out. Der Kopf kommt raus. I'm like, oh my God. Judging by last experience from our first child, I figured I have about 45 minutes it takes the process. Also nach dem letzten Mal, Parkes zu urteilen, habe ich gedacht, es braucht 45 Minuten. So I go in the back seat, I start throwing everything on the street. I'm trying to make my wife a Kreißsaal, you know, in the back seat. Ja, ich werfe alles raus, was hinten drin ist im Auto. Ich möchte aus dem Auto einen Kreißsaal machen. I'm thinking I could tie her legs up to take the pressure off on the seats. I'm starting to think, you know. Parkes, ihr Entspannung zu geben. Next thing I know, I see the most beautiful thing. Und im nächsten Moment sehe ich das Wunderschönste. I see her deliver Valentina. Ich sehe, wie die Valentina einfach entbunden wird. She was perfect. Und sie war perfekt. The guy on the phone is flipping out. Die Person am Telefon, die flippt völlig aus. He's like, what are you doing? Was macht ihr da? I'm like, I'll drive my baby and my wife to the hospital. Thank you. Dankeschön, ich fahre nur meine Frau und mein Baby ins Spital. Dankeschön. And I got there. Ich bin dort angekommen. I'm like, baby, let's go in. Aber meine Frau sagte, schau, lass uns reingehen. She's like, are you an idiot? I can't walk. Bist du nicht verrückt? Ich kann doch nicht gehen so. I'm like, right. Stimmt schon. I run in the hospital. Like, my wife just had a baby in the car. Help. Ich renne ins Spital rein, sagt, hey, bitte hilf mir, meine Frau hat gerade ein Baby bekommen. All the doctors are running with scissors and everything. It's pouring down rain outside. Die ganzen Ärzte kommen raus, sie rennen raus, es regnet. And they're like, we have to wait for a transport. I'm like, forget it. I pick up Isabella and the baby, bring them into the hospital. Wir müssen deine Liege holen, wir müssen eine Trage holen. Sag, vergiss das, wir nehmen eben die Isabel, wir tragen sie hinein. And I finally get to hold my baby. Dann habe ich schließlich mein Baby halten können. And she's okay. Und es geht ihr gut. And later I realized we're at Valentingasse. Und dann später habe ich erkannt, wir sind in der Valentingasse. And we had planned already since our first child to name our little daughter Valentina. Und wir haben schon seit dem ersten Kind eigentlich geplant, dass unser zweites Kind Valentina heißen würde. And you know what it means? Wisst ihr, was das bedeutet? Healthy and strong. Gesund und stark. It was like I was missing the message from God the whole time. Ich habe die ganze Zeit die Botschaft Gottes irgendwie verpasst. He's trying to tell me she's gonna be healthy and strong. Er hat versucht mir gleich zu sagen, sie wird gesund und sie wird stark sein. But I was just too full of worry. Aber ich war so voll von Sorgen. And you know, we were forced to be dependent, forced to hit our knees every day. Wir sind gezwungen, einfach in diese Abhängigkeit hineinzukommen mit ihm. Wir sind gezwungen, einfach auf unsere Knie zu kommen, jeden Tag. You know, I wanted to be strong and brave for my wife, you know, as the man. Ich wollte stark und mutig sein für meine Frau. Ich wollte ein Mann sein. But I didn't feel brave. Aber ich fühlte mich gar nicht so mutig. I felt like, you know, when a child just says, like, I want my mommy. Ich möchte meine Mama haben. Ich habe mich wie ein Kind gefühlt. You know, my son Samuel, whenever he needs comfort, I try and comfort him. Mein Sohn, der Samuel, wenn auch immer er irgendwie Trost braucht, dann versuche ich ihm zu trösten. But he says always, Mami, liebe. Er sagt aber immer, nee, liebe die Mami. And that just like breaks my heart, right? Das bricht dir das Herz. I'm like, what do you mean? I got up with you 4 times tonight. And ich bin für dich 4-mal in der Nacht aufgestanden. Was sagst du da? Mami, liebe. Liebe die Mami? Snuck you 2 pieces of candy yesterday. Und letztes Mal habe ich dir noch zwei Stück Schokolade gegeben. A little Brett. Du. And you know, we as Christians, we need to start to depend on our Father. We need to say, Daddy, liebe. Wir als Christen müssen einfach uns die Abhängigkeit zum Vater begeben und sagen, lieber den Vater, lieber den Papa. When we need comfort in every situation we go through, we need to depend on him, Daddy, lieber. Wenn wir Trost brauchen, wenn wir irgendwie in einer Situation am Suche kommen müssen, dann müssen wir sagen, lieber den Papa, lieber den Papa. That's what Jesus did, that's discipleship. Und das ist das, was Jesus tat. Das ist Jüngerschaft. But sometimes we, instead of saying, Daddy, lieber, what do? We depend on something or someone. Aber manchmal, anstatt zu sagen, lieber Daddy, du bist, machen wir es so, dass wir uns eher auf jemand anderen verlassen oder auf irgendein Ding. It means trusting in him for every small step. Das bedeutet doch, dass wir uns auf ihn verlassen müssen, in jedem kleinsten Schritt, den wir setzen. You know, when we, it's like plugging into his divine power source. Ja, so als wenn wir uns da hineinstecken in das Kraftwerk, was ist. There's a whole new level of peace and grace which we can't understand, which is available to us. Und da ist einfach eine ganz neue Ebene von Gnade und Frieden für uns bereitliegend. Und das können wir gar nicht begreifen von der Sicht aus. And you know, the normal trials we're used to, the devil throws things at us and we're used to them, the normal ones. Die normalen Prüfungen, die so der Teufel uns entgegenwirft. But he uses different situations like Valentina's health to distract us, to get to us. Das ist nichts Bedeutendes, aber praktisch, es gibt eine spezielle Situation, wie zum Beispiel die Gesundheit von der Valentina. Die lenkt uns dann irgendwie ab. And once you get through one, you can be sure the next one's right around the corner. Und wenn du das eine dann erlebt hast und vielleicht gemeistert hast, dann kommt die nächste direkt um die Ecke. This life is full of trials. Dieses Leben ist voll von Prüfungen. So we need to be sure that the next trial is coming and we need to depend on God for it. Also wir können einfach sicher sein, dass die nächste Prüfung kommt und dass wir dort einfach ganz und gar von Gott abhängig sein müssen. And my next trial would shortly come after the birth. Und meine nächste Prüfung, die kam dann direkt nach der Geburt. About a month and a half later, we were looking in the house and we saw moisture bubbles coming out from all the walls. So gut einen Monat später, wir sind in das Haus eingezogen und wir sahen praktisch, wie so Blasen von Feuchtigkeit geschlagen wurden. And I thought, what would cause moisture to come out of the walls? Wie kann das sein, dass da die Feuchtigkeit Blasen schlägt in den Wänden? And I'm thinking my heart sunk again. Und mein Herz ist wieder in die Hose gerutscht. You know, you pay for a house, you take a credit for the rest of your life. Du hast einen Kredit aufgenommen und du musst ihn zurückzahlen vielleicht den Rest deines Lebens. It's a huge deal. I had just finished every light, every lamp, every piece of silicone, everything was perfect. Alles habe ich gemacht, praktisch jedes Lämpchen eingesetzt und noch silikoniert und alle Sachen gemacht, perfekt. And the worst thing was, I already paid all the money to the contractor, so it's really hard to get him to come back and fix anything. Ja, und ich habe dann alles schon bezahlt. Dann war es natürlich schwer, praktisch wieder den Auftragnehmer da heranzuziehen und zu sagen, pass mal auf, das machst du richtig fertig. And finally he came back and he dug through the Estrich. Und schließlich kam er dann hat er dann durch den Estrich durchgegraben. Took the floor away, took the Estrich away, took the Fußbodenheizung away and underneath was full of water. Boden abgenommen, die Bodenheizung rausgenommen und dann nochmal weitergebohrt und dann kam er durch und dann hat er gesehen, dass unter dem Boden überall nur Wasser war. As soon as I saw that water, I was done. In dem Moment, wo ich das Wasser gesehen habe, war ich völlig erledigt. I had no more energy to deal with this. Ich hatte keine Energie mehr, noch irgendwie mit der ganzen Sache umzugehen. We would need to move out for 4 months. Wir mussten da ausziehen für 4 Monate. They'd have to rip out the kitchen, the bathroom, the tile, the floors, the doors, the Fußbodenheizung, the Estrich, right back down to Rohbau, even the poots off the walls. Sie haben dann alles nochmal rausreißen müssen, quasi wie wenn sie es entkernen, bis also was ist die Wände, die Kacheln, die Küche, alles rausgerissen, die Türen. And what did I feel this time? Was habe ich diesmal gefühlt? Anger. Zorn. I was very angry. Ich war sehr zornig. For about 2 weeks, I just was full of anger. Für 2 Wochen war ich voll von Zorn. And I couldn't shake it. Und ich konnte es nicht abschütteln. And I just prayed after 2 weeks. I said, God, I got to get rid of the spirit of anger. Please help me. Und ich habe nur gebetet nach 2 Wochen und gesagt, Gott, ich muss diesen Zorn loswerden, diesen Geist des Zornes. Bitte hilf mir. And then the greatest thing happened. Und dann passierte eine ganz großartige Sache. Gerhard Eigner, who's in our church. Der Gerhard Eigner, der bei uns in der Gemeinde and ist. And specializes in this kind of damage. Der Spezialist für solche Wasserschäden. Came over and took a look. der kam, hat es angeschaut. And he met with Otmar, who's like master of insurance. Und er hat sich getroffen mit dem Otmar, der einfach ein Meister ist, was Versicherungsdinge betrifft. And these two formed a team, which I could just step out and watch them do their thing. Und die haben einfach ein Team gemacht und haben dann einfach nur zugeschaut und gedacht, wow. And they just took care of everything. Sie haben sich um alles gekümmert. I just took my family to a Wohnung. Ich habe meine Familie einfach in eine Wohnung genommen. And now we're about 4 months into it, and in about a week we can move back in. Wir sind seit 4 Monaten in dieser Wohnung drin und dann in einer Woche jetzt bald können wir einziehen. And the insurance paid for everything, thank God. Und die Versicherung hat für alles bezahlt, Gott sei Dank. Ja. Thank you. Gott sei Dank. I'd like to share with you a quote from Charles Spurgeon. Ich möchte ein Zitat mit euch teilen von Charles Spurgeon. When the fires of affliction draw songs of praise from us. Wenn die Feuer der Bedrängnis einfach Lieder des Lobpreises aus uns hervorbringen. We are indeed purified. Dann sind wir tatsächlich werden wir tatsächlich geläutert und gereinigt. And our God is glorified. Aber unser Herr, unser Gott, er wird verherrlicht. Amen. Amen. The trials bring us closer to God. Diese Prüfung, sie bringen uns immer näher an Gott. So I want to encourage you today to embrace your trial. Ich möchte euch heute einfach ermutigen, eure Prüfung zu umarmen. What does the Bible say? Without faith, it is impossible to please him, right? Was sagt die Bibel? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. It means we cannot give him joy if we don't have faith. Wir können keine Freude bereiten, wenn wir keinen Glauben haben. Or if you reword it, he has no pleasure unless we have faith. Oder umgekehrt gesprochen, er hat keine Freude an uns, wenn wir keinen Glauben haben, kein Vertrauen. Every trial is a chance to show him your faith. Jede Prüfung ist eine Gelegenheit, ihm diese Freude zu bereiten, euren Glauben zu zeigen. You know, we need to be sovereign over the trial, like Pastor Rob mentioned a few weeks ago. Wir müssen souverän sein in dieser Prüfung, von der Pastor Rob da sprach. And when we start to feel the emotions of worry and anger. Und wenn wir da diese Emotionen von Sorge oder vielleicht gar Zorn spüren. Like I did. Wie das mir passiert ist. Then that should be a red flag for you. Dann sollte da einfach das rote Fähnchen hochgehen. Or for me. Oder für mich. And we need to practice being happy in the midst of a trial, like Pastor Rob said. Und wir müssen das einfach uns darin üben, wirklich fröhlich zu sein, auch inmitten der Prüfungen. You know, the conclusion to Valentina's health and to my house story, it's a happy ending. Und wenn man da zum Schluss kommt, jetzt was diese Geschichte mit der Valentina betrifft, beziehungsweise die Geschichte mit dem Haus, es ist ein glückliches Ende. But it's not for everyone and it's not happy all of the time. Es ist aber nicht für alle immer nur ein glückliches Ende und es ist nicht für alle immer so fröhlich und glücklich sein. A lot of disciples of Christ are battling against sickness, against death, against age, against circumstances, so many things. Viele Jünger Christi, sie kämpfen mit verschiedenen Umständen, vielleicht mit Krankheiten, mit irgendwelchen Umständen. Das ist nicht einfach. Why does God allow that for his disciples? Warum lässt das Gott zu? Das sind doch seine Jünger. Well, the answer is because it's the curse. It was brought in to the world through the garden. Die Antwort ist dieser Fluch, der in der Welt ist, denn die Welt kam durch den Garten Eden und den Sündenfall dort. He is not the cause of it. Let's take a look at Romans 8. Gott ist nicht die Ursache dafür. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Against its will, all creation was subjected to God's curse. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. So what we're suffering now is nothing compared to the glory we will see later. Was wir jetzt leiden, ist kein Vergleich mit der Herrlichkeit, die wir später sehen werden. And all creation is subjected to the curse. Und die ganze Schöpfung ist diesem Fluch unterworfen. And maybe you say, okay, well, God's in heaven, I'm down here dealing with this curse. Ja, vielleicht denken wir uns, na Gott, du bist im Himmel und ich muss mich hier mit dem Fluch abgeben. Is he really with me? Does he really know what I'm going through? Ist er wirklich bei mir? Weiß er wirklich, wo ich da durchgehe? Do you remember Moses? Erinnert ihr euch an Mose? Everybody knows Moses, right? Jeder kennt den Mose, ja? He was God's man to lead the Israelites out of Egypt. Es war Gottes Mann, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. He was, by God's plan, able to grow up in the palace. In Gottes Plan war es für ihn möglich, dass im Palast des Pharaos aufwuchs. While the Israelites were suffering as slaves. Während die Israeliten als Sklaven litten. And he was the man, he was the hero of the story, right? Und er war der Mann, er war der Held der Geschichte. But he wasn't the high priest. Aber er war nicht der Hohepriester. He was not the first high priest. Er war nicht der erste Hohepriester. Why? Warum? Because where was Moses during the suffering of the people? Denn wo war Mose während des Leidens des Volkes? He was in the palace. Er war im Palast. He was getting a palace education. Er hat diese Ausbildung bekommen im Palast. He was enjoying the finer things in life. Er hat einfach diese netten Dinge im Leben genossen. Who was the first high priest? Wer war der erste Hohepriester? It was his brother Aaron. Es war sein Bruder Aaron. And where was Aaron? Und wo war Aaron? He was suffering with the people. Er litt mit dem Volk. And who is our high priest? Wer ist unser Hohepriester? Jesus. Jesus. And Jesus knows exactly what we're going through. Und Jesus weiß genau, was wir dort durchmachen. He paid for it. Er hat dafür bezahlt. He remembers exactly when God forsook him on the cross. Er kann sich genau daran erinnern, diesen Moment, wo Gott ihn verließ, am Kreuz. When he was left with nothing but our sin. Wo er da zurückgelassen wurde mit nichts als unseren Sünden. He's not gonna let you go in your trial. Er wird dich dann nicht einfach loslassen in deiner Prüfung. He understands our sorrow. Er versteht unser Leid. But this curse in life. Aber dieser Fluch im Leben. There's a really good list if you're interested in Deuteronomy 28. Da gibt es eine gute Liste im 5. Buch Mose 28. There's almost two full pages of the curse listed. Da gibt es zwei volle Seiten, wo Fluch beschrieben ist. Starts in verse 18, beginnt 15 and ends in verse 68. Vers 15 und endet in Vers 68. I'll just read a couple things for you. 28. Lest einmal so ein paar Dinge dafür euch. Your towns and your fields will be cursed. Eure Städte und eure Felder, sie werden verflucht werden. Your children and your crops will be cursed. Eure Kinder und eure Ernten, sie werden verflucht werden. Wherever you go, whatever you do will be cursed. Wo immer ihr hingeht, was immer ihr tut, es wird verflucht werden. Your enemies will attack you. Eure Feinde werden euch angreifen. And the last verse of that chapter. Und dann im letzten Vers dieses Kapitels has the most humiliating curse of all. Er hat den demütigsten Fluch von allem. At the end of it all, you will offer yourselves to your enemies. Und am Ende all dessen werdet ihr euch euren Feinden ausliefern. But no one will even buy you. But no one? But no one will even buy you. Aber niemand wird da überhaupt dich euch auskaufen. You're so pathetic at the end of the curse that you're just going to offer yourselves as slaves to your enemies. Oh, okay. Es wird so ein Leid geschehen. Und ihr werdet dann zu dem Punkt kommen, dass ihr euch selbst den Feinden als Sklaven anbieten werdet. But no one will even buy you. That's very humiliating, right? Aber da wird nicht mal jemand kommen, dann sagen, ja, die kaufe ich mir. But what does God say? Und was sagt Gott? He says, my son bought you. Mein Sohn hat euch ausgekauft. Right? 1 Corinthians 6:20 says, for we are bought with a price. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 28, wir sind mit einem Preis erkauft. Galatians 3:3. Galater 3, Vers 3. Please. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for all our wrongdoing. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. We now have blessing. We now have the heir of blessing. Nun sind wir Erben des Segens. We're no longer under the curse. Wir sind nicht mehr länger unter einem Fluch. Why? Because Jesus paid for our sins. Warum? Weil Jesus für unsere Sünden bezahlt hat. And God is seeing us as Jesus. Und Gott sieht uns so wie Jesus. And that is the basis for our blessing. Und das ist die Grundlage für unseren Segen. It's so important to know our true identity in Jesus. Es ist so wichtig, unsere wahre Identität in Christus zu kennen. Disciples of Christ? Wir sind Jünger Christi? No. Disciples in Christ. Nein, wir sind Jünger des Christus, sondern wir sind Jünger in Christus. I'd like to talk a little bit about identity. Ich möchte sprechen ein wenig über Identität. Colossians 3, please. Kolosser 3. For you died to this life and your real life is hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. When we got saved, we accepted Jesus. We accepted forgiveness for our sins. Als wir gerettet wurden, haben wir Jesus empfangen und wir haben mit ihm auch Vergebung unserer Sünden empfangen. But what God wants us to understand is that Jesus is our true identity. Aber was Gott uns verstehen lassen möchte, ist, dass Jesus unsere wahre Identität ist. He is our true self. Er ist das wahrhaftige Selbst, was wir haben. So we need to accept that identity as reality. Wir müssen diese Identität als eine Wirklichkeit, als eine Wahrheit annehmen für uns. Our identity in God's eyes has literally changed. Unsere Identität in Gottes Augen hat sich buchstäblich völlig verwandelt. I, not I, but Christ lives in me. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. I, yet not I, but Christ living in me. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. When we face our trials, we can have confidence that it's Christ. Wenn wir konfrontiert werden mit unseren Prüfungen, dann können wir da die Zuversicht haben, dass Christus sie begegnet. We have to stop looking at ourselves and our sin. Wir müssen aufhören, auf uns selbst zu schauen, auf unsere Sünde. And realize what our identity is in Christ. Und erkennen, wo unsere Identität in Christus liegt. Because that's what God's looking at. He's not looking at our sin. He's looking at Jesus, who's perfect. Denn da schaut Gott hin. Er schaut nicht auf uns, auf unsere Sünde, sondern er schaut auf Christus, der in uns lebt. And if we start to focus on our sin, wenn wir uns konzentrieren nur auf unsere Sünde, or on our trial, auf unsere Prüfungen, we start to feel separation from God. Dann spüren wir so eine Trennung von Gott. But it's just a feeling. Aber es ist nur ein Gefühl. He's not leaving us. He'll never leave us or forsake us. Er verlässt uns nicht. Das ist nur so ein Gefühl. Er hat gesagt, er wird uns nie verlassen. As soon as we switch our focus back to Jesus, that distance, that feeling of distance is gone. Sobald wir zurück uns ausrichten auf Christus, ist dieses Gefühl weg. Just as we accepted Christ at salvation, we need to accept Christ as our true identity. So wie wir Christus empfangen haben in unserer Errettung, müssen wir auch Christus empfangen als unsere Identität. And if we don't understand this, we're going to keep going round and round. We're going to try and tackle our problems on our own strength. Und wenn wir das nicht annehmen in unserem Verstand, werden wir uns einfach so im Kreise drehen, in einem Irrgarten. We'll fail. Wir werden versagen. We'll try again on our own strength. Wir werden es wieder versuchen in eigener Kraft. And we'll fail. Und wir werden wieder versagen. The way off the merry-go-round is to know this truth. Die Möglichkeit, von diesem Karussell runterzukommen, ist einfach die Wahrheit zu wissen. Christ died for us. Christus. But he died as us, in our place. Nicht nur für uns gestorben, sondern er ist als uns oder als, ja, als uns gestorben. Our true identity is Jesus. Als wir gestorben, oh, weiß ich. Als uns gestorben. Das ist meine wahre Identität. We need to absolutely surrender our identity to him, in him. Wir müssen unsere ganze Identität einfach ihm ganz ausliefern. Because what our willpower and our self-discipline cannot do, grace will do. Denn was unsere Willenskraft nicht vermag, wird die Gnade tun. And sometimes the devil starts to convince us that our identity is our sin. Und manchmal versucht uns der Teufel zu überzeugen, dass unsere Identität doch die Sünde wäre. We perceive ourselves as we think of ourselves. Wir nehmen uns so wahr, wie wir über uns denken. You know the saying, you are what you eat? Es gibt diese Redensart, du bist das, was du isst. We are who we think we are. Und vielmehr ist es so, wir sind die, die wir denken, die wir sind. Recently I joined a gym. Vor kurzer Zeit war ich in einem Fitnesscenter. And in order to join the gym, you have to do a cardio test. Und um da in dieses Fitnesscenter aufgenommen zu werden, musst du auch seinen Herzfrequenztest machen. They take your blood pressure and they weigh you. Sie überprüfen alles, sie untersuchen dich, sie nehmen den Blutdruck und sie wiegen dich. I was like, all right, Doc, how does it look? Okay, Arzt, wie schaut's aus? Oof. Oh. He was like, too many cheeseburgers. Zu viel Cheeseburger. And I have 11 kilos too much. 11 Kilo zu viel. I was like, ouch, okay. Okay, ouch, das tut weh. And then he said, okay, you need to go on the bicycle or on the treadmill to see how long you can do cardio workout. Okay, jetzt gehen wir auf die Tretmühle oder auf das Rad, um auf zu schauen, was für eine Ausdauer du hast, damit wir das mit dem Herzen prüfen können. And he said, what do you prefer? Was siehst du vor? I was like, I'll run on the treadmill. Ich mag es lieber, da zu laufen auf der Tretmühle. And he said, with your weight, I'd recommend the bike. Bei deinem Gewicht würde ich das Rad vorziehen. And I was like, what? Was sagst du da? I played sports my whole life. I can run on this treadmill. Ich könnte da laufen. Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Schau mal zu. And so I started running. Ich habe angefangen zu laufen. The point is, if I had have seen myself as he saw me, und der Punkt ist der, wenn ich mich gesehen hätte, wie mich sieht, I would have been discouraged. Wäre ich entmutigt gewesen. So I saw myself as what I knew I could do. Ich habe mich so gesehen, wie ich doch wusste, wie ich da etwas leisten kann. And I persevered. Und ich habe durchgehalten. For 7.5 kilometers. Für 7,5 Kilometer. And the Bible says, when we see him, we will be made like him. Wenn wir ihn sehen, wie wirklich ist, dann werden wir in ihn umgestaltet werden. When we see him, we will be made like him. Wenn wir ihn sehen, wie tatsächlich ist, dann werden wir so sein wie And when we understand our identity is in Christ Jesus, wenn wir verstehen, dass unsere Identität in Christus liegt, we will be made like him. Dann werden wir so sein wie And that's the key to discipleship, being like Jesus. Und das ist der Schlüssel zur Jüngerschaft, so zu sein wie Jesus. And that's the key to maintaining a life of discipleship. Und das ist der Schlüssel dazu, auch das Leben der Jüngerschaft zu erhalten. Just to close, let's look at Luke 9. Um abzuschließen, Lukas 9. But Jesus replied, "For foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place to even lay his head." Aber Jesus hielt ihm entgegen: Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. And to lay, it means that's the Greek word klino. Und sich ausruhen oder hinzulegen ist das Wort klino im Griechischen. It means to rest. Es bedeutet, sich auszuruhen. I think ausruhen is a good translation for that. Ausruhen ist super übersetzt. And the next verse, please. So he could find no rest. Er konnte keine Ruhe finden. When Jesus had tasted, he said, "It is finished." Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Then he bowed his head. The same word, klino. He rested his head. Dann neigte er den Kopf. Und es ist das gleiche Wort, klino. Er ließ seinen Kopf ruhen. And he released his spirit. Und er übergab seinen Geist. Church, he finally found his rest. Gemeinde, er hat schließlich seine Ruhe gefunden. In redeeming us. Darin, uns zu erlösen. In saving us. Uns zu retten. In paying for us. Für uns zu zahlen. He found his rest. Er hat darin seine Ruhe gefunden. And we can rest today. Und so können wir jetzt ruhen. As who we are in his identity. Als die, die wir sind, in seiner Identität. As disciples of Christ. Als Jünger Christi. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Wow. Holy Spirit. Heiliger Geist. We read in the Word in Psalms 118. Wir lesen im Wort im Psalm 118. In verse 8. Vers 8. It's the middle verse of the whole Bible. Und das ist der mittlerste Vers der ganzen Bibel. It is better to put your trust in the Lord. Es ist besser, dein Vertrauen in den Herrn zu setzen. Than to put your confidence in men. Als dein Vertrauen in Menschen. I pray that we would begin to trust you, Father. Herr, ich bitte, dass wir beginnen, dir zu vertrauen, Vater. Depend on you in every single area of our life. Einfach uns von dir ganz abhängig machen in jedem einzelnen kleinsten Bereich unseres Lebens. In every situation. In jeder Situation. In every trial. In jeder Prüfung. And that we would realize our identity is in you, Jesus. Und dass dann erkennen, dass unsere Identität in dir liegt, Jesus. And if you're here today and you don't know our King Jesus. Wenn du heute hier bist und du kennst unseren König Jesus nicht. I'd like to let you know how you can. Dann möchte ich dich einfach wissen lassen, wie das möglich ist für dich. I'm not going to tell you it's a simple decision. Ich tue dich nicht berufen zu einer einfachen, simplen Entscheidung. Or that life is going to be very easy afterwards. Oder ich sagte nicht, dass das Leben danach einfach nur leicht sein wird. It'll be a challenge. Es wird eine Herausforderung sein. It'll be a walk on a narrow road of discipleship. Es wird ein Wandel sein auf einem engen Weg, einem schmalen Weg der Jüngerschaft. But I can tell you that it's one that leads to life. Aber ich kann dir sagen, es ist genau der Weg, der dich zum Leben führt. Eternal life and one that leads to blessing. Ewiges Leben, ein Weg, der zum Segen führt. Just pray after me, dear Jesus. Bete einfach mir nach, lieber Jesus. I know I'm a sinner. Ich weiß, ich bin ein Sünder. I accept that you died in my place on the cross. Ich nehme das für mich an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Please forgive me. Bitte vergib mir. I accept your free gift of salvation. Ich empfange dein freies Geschenk der Errettung. Please come into my life. Bitte komm in mein Leben. And help me change my life to one that is focused on you. Und hilf, dass mein Leben sich ändert zu einem Leben, was ganz auf dich ausgerichtet ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.